Kundgabe 5395. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.05.1952. Trennung zwischen Gott und den Geschöpfen unmöglich. Es gibt keine Trennung zwischen euch und mir. Und ob ihr euch noch so lange entfernt haltet und die Kluft zwischen euch und mir mehr und mehr vergrößert, ihr könnet euch nicht von mir trennen. Denn was aus mir hervorgegangen ist, bleibt unweigerlich mein Anteil bis in alle Ewigkeit. Es gibt ewig keine Trennung, nur kann euer Wille sich wehren gegen meine Liebeberührung. Und das empfindet ihr als Lösung von mir. Ihr glaubet, euch gänzlich von mir getrennt zu haben, indem ihr nicht an mich glaubt. Mein Liebestrom berührt euch nicht mehr, weil ihr selbst euch dagegen wehret. Und dadurch entzieht ihr euch selbst jene Kraft, die euch beglücket. Also seid ihr in einem mir fernen Zustand auch glaubenslos. Ihr seid unselige Geschöpfe und bleibet dennoch mein. Aber meine Liebe kann euch nicht mehr durchstrahlen zu eurem Leidwesen, wenngleich ihr das Leid nicht empfinden wollet, solange ihr auf Erden weilet. Ihr seid aber armselige Geschöpfe, weil ihr alles haben könnet und doch nichts besitzet durch die innerliche Auflehnung gegen mich, der ich euch alles bieten kann. Und dennoch gebe ich euch nicht auf, sondern ich bringe alle Mittel in Anwendung, um euren Widerstand gegen mich zu verringern, um ihn zu brechen, doch nicht im Zwang. Ich muss euch vorerst eure Kraftlosigkeit spüren lassen. Solange ihr über Kraft verfügt, suchet ihr mich nicht. Mangelt sie euch aber, dann gedenket ihr vielleicht dessen, der Kraft in aller Fülle besitzet und euch damit versorgen kann. Und ihr bittet ihn darum. Kraftlosigkeit auf Erden also kann euch wieder zu mir zurückführen. Sie kann euch aber auch noch weiter von mir entfernen lassen, so ihr euch aufbäumet gegen euer Schicksal, weil ihr mich noch immer nicht anerkennen wollet. Dann aber habe ich noch viele andere Mittel, und so sie alle nicht die Willenswandlung bewirken und ihr mit dem Widerstand im Herzen abscheidet von dieser Erde, dann müsstet ihr durch ein hartes Los im Jenseits weich und nachgiebig werden. Und ich strecke auch dann noch meine Hand aus, um euch emporzuziehen an mein Vaterherz. Nur von selbst müsstet ihr zu mir kommen. Das ist meine Bedingung, von der ich nicht abgehe. Ihr habt euch von selbst von mir entfernt. Euer Wille war gegen mich gerichtet und muss nun wieder zu mir zurückfinden. Ihr müsstet nach mir rufen, dass ich euch hole. Ihr müsstet wieder die Gemeinschaft herstellen mit mir, die ihr selbst einst aufgegeben habt. Die Trennung ist niemals restlos vollzogen worden, wenngleich ihr des Glaubens waret, euch von mir trennen zu können. Die Bindung blieb bestehen, weil eben eine Lösung niemals stattfinden kann, denn meine Kraft strömt wohl aus und lässet alle Schöpfungen und Geschöpfe erstehen. Sie kehrt aber immer wieder zu mir zurück, weil außer mir nichts besteht, was diese Kraft an sich ziehen könnte. Endlos weit entfernen könnet ihr euch wohl von mir, um aber einmal doch wieder zurückzukehren zum Ausgang. Und erst die bewusste Bindung mit mir ist Seligkeit, weil dann meine Liebekraft in ihrer ganzen Wirksamkeit das Geschöpf berühren kann und die Durchstrahlung des Geschöpfes mit meiner Kraft es zu dem macht, was seine Bestimmung ist, von Anbeginn zu meinem Ebenbild, das in Licht- und Kraftfülle wirken kann und unaussprechlich selig ist. Amen.